Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 25. Juni 97. Der Prolog hat mich ebenso sehr überrascht als gefreut. Der Gedanke, das Trauerspiel dadurch einzuführen, scheint paradox, aber bei genauerer Prüfung erkennt man den Vorteil, durch ein allmähliges Steigen des Tons die Stimmung hervorzubringen, die die Wirkung des Kunstwerkes erhöhen muss. Dies allmähliche Steigen ist dir besonders gelungen. Man trifft wie in Hermann und Dorothea auf Stellen, wo man beim zweiten Lesen zweifelt, ob der höhere Schwung sich mit der dramatischen Wahrheit verträgt. Aber beim dritten Lesen wird alles aus einem solchen Charakter in einer solchen Situation begreiflich. Selbst die Bildersprache des zweiten Jägers in der Stelle, wo er das Freikorps beschreibt, ist der Spannung angemessen, mit der er sich unter den anderen Truppen geltend zu machen sucht. Überraschend war mir besonders das Goethische in der Behandlung. Ich kenne diese Welt nur aus Beschreibungen, aber es gibt Bilder, die man ähnlich finden muss, ohne das Original gesehen zu haben. Eine glückliche Idee war es besonders, den zwei poetischen Menschen, dem Kürassier und dem Jäger, den prosaischen Wachtmeister mit allen Eigenheiten des Unteroffiziers entgegenzustellen. Auch die Tiefenbacher sieht man lebendig vor sich und sie machen einen trefflichen Kontrast mit den übrigen. Die eingewebten komischen Züge, die mich wieder in meinem Glauben an dein Talent zum Lustspiele bestärken, geben dem Gemälde noch mehr Wahrheit. Die Gustl von Blasewitz hat uns allen viel Spaß gemacht. Die Versart kann vielleicht bei der Aufführung Schwierigkeit haben, weil unsere Schauspieler großenteils mit dem Reime nicht fertig werden können. Aber sie hat sonst große Vorteile und bequemt sich auch zu dem edlen und leidenschaftlichen Ton. Fast glaube ich nun, dass du dich für die Jamben im Trauerspiel selbst bestimmt hast. Wenigstens würde mir's auffallen, wenn nicht ein gewisser Rhythmus nun nach dem Prologe noch fortdauerte. Bei meiner Komposition des Reiterliedes ist freilich viel vom Tempo und von einem gewissen Nachdruck beim Singen abhängig. Vielleicht wurde es zu langsam gespielt, auch muss es mehr gesprochen als gesungen werden. Die Mitte mag vielleicht nicht das Beste sein, aber dies ist der Fall bei den meisten von meinen Liedern. Anfang und Schluss sind mir das Wichtigste, und wenn ich hierzu einen brauchbaren Gedanken habe, so fange ich an aufzuschreiben, und das Mittel, was allemal zuletzt fertig wird, suche ich danach einzurichten, mache es auch zuweilen mit Fleiß des Kontrastes wegen schwächer. Naumann brauchst du nicht zu schreiben, das Exemplar kommt von mir. Wirst du den Wallenstein nicht erst einigen Theatern geben, ehe er gedruckt wird? Ich dächte, das müsste vorteilhafter sein, da du sehr gute Bedingungen fordern kannst. Humboldt hat schon viel an seiner Charakteristik gearbeitet. Sein Stil scheint klarer zu werden. In den Ideen habe ich viel Richtiges und Fruchtbares gefunden. Dein Körner.